Hause macht. Ich seh dich am Himmel dort stehen. Dein sanftes Licht bringt die Dunkelheit zum Verwehen. Freunde sitzen zusammen, auf die Sterne schauen. Mit deinem Schein die Herzen auf Ruhe bauen. Rosamond, leuchte hell in der Nacht. Schick uns Hoffnung und lass uns nicht in Leid ertrinken. Rosamond, mach unsere Träume wahr. In deinen Strahlen werden Sorgen verglühen. Kühler Wind weht über Berge und Wälder. Die Welt wird ruhig, wie du es immer behältst. In der Stille hört man die Sehnsucht singen und im Glanz des Mondes sich Frieden bringen. Rosa Mond, leuchte hell in der Nacht. Schick uns Hoffnung und lass uns nicht in Leid ertrinken. Rosa Mond, mach unsere Träume wahr. In deinen Strahlen werden Sorgen verglühen. Kühler Wind weht über Berge und Wälder. Die Welt wird ruhig, wie du es immer behältst. In der Stille hört man die Sehnsucht singen und im Glanz des Mondes sich Frieden bringt. Am Himmel dort stehen. Dein sanftes Licht bringt die Dunkelheit zum Verwehen. Freunde sitzen zusammen, auf die Sterne schauen. Mit deinem Schein die Herzen auf Ruhe bauen. Rosa Mond, leuchte hell in der Nacht. Schick uns Hoffnung und lass uns nicht in Leid ertrinken. Rosa Mond, mach unsere Träume wahr. In deinen Strahlen werden Sorgen verglühen. Kühler Wind weht über Berge und Wälder. Die Welt wird ruhig, wie du es sind. Muss nicht in Leid ertrinken. Kühler Wind weht über Berge und Wälder. Die Welt wird ruhig.